Erster Sulamit, dreh dich um, damit wir dich sehen können. Was wollt ihr an Sulamit sehen? Vielleicht ihren Tanz? Zweiter, deine Füße in den Schuhen sind sehr schön, du edle Frau. Deine Hüften sind wie schöner Schmuck, den ein Künstler gemacht hat. Dritter, dein Bauch ist wie eine runde Schale, die immer Wein hat. Dein Körper ist wie ein Haufen Weizen, umgeben von Lilien. Vierter, deine Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillingsgazellen. Fünfter, dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind wie Teiche in Hesbon, beim Tor Bater Abim. Deine Nase ist wie ein Turm im Libanon, der nach Damaskus blickt. Sechster, dein Kopf ist wie der Berg Karmel. Dein Haar ist wie purpurroter Stoff. Ein König ist von deinen Locken gefangen. Siebter, du bist sehr schön und sehr lieb, meine Geliebte. Achter, dein Körper ist wie eine Palme. Deine Brüste sind wie Trauben. Neunter, ich will auf die Palme klettern und ihre Zweige halten. Ich wünsche mir, deine Brüste sind wie Trauben am Weinstock. Und der Duft deiner Nase ist wie Äpfel. Zehnter, dein Mund ist wie der beste Wein. Er fließt sanft für meinen Geliebten. Er gleitet über seine Lippen und Zähne. Elfter, ich gehöre meinem Geliebten. Er sehnt sich nach mir. Zwölfter, komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld gehen. Wir wollen unter den Henna-Blumen bleiben. Dreizehnter, wir wollen früh zu den Weinbergen gehen. Wir sehen, ob die Reben wachsen. Wir sehen, ob die Blüten offen sind. Wir sehen, ob die Granatapfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe geben. Vierzehnter, die Liebesäpfel riechen gut. An unseren Türen sind viele leckere Früchte. Ich habe frische und alte Früchte für dich aufgehoben, mein Geliebter.